Also dieser Vortrag sozusagen also, besteht aus zwei Zugängen, wovon der eine von Judith Butlers Arbeiten ausgeht und der andere von der Geschichte des poststrukturalistischen Feminismus. Den einen Teil, den Vortragskern zur Geschichte, den habe ich ursprünglich für eine Vortragsreihe zur feministischen Kritik am Poststrukturalismus in Tübingen im Frühling 2012 geschrieben. Und da ging und geht es mir auch heute dabei darum, den poststrukturalistischen Feminismus, der in den 1990er Jahren sozusagen konkurrenzlos geworden ist, also der den dominierenden theoretischen Rahmen für akademische Gender Studies und queere politische Praxis bildet, also diesen Zugang, diese Art von Feminismus kritisch zu reflektieren im Sinne einer Erklärung seiner Wirksamkeit. Also mich interessiert, an welcher historisch-sozialen Stelle ist er aufgetaucht, was hat er ermöglicht oder angeboten, das erklären könnte, wieso seine Verbreitung so groß ist. Der andere Teil des Vortrags, inklusive dieser Vorrede, ist entstanden, weil sich die Grenzen der Lesbarkeit von Butler in den letzten Jahren verschoben haben. Ich sage da gleich was dazu. Ich spreche ungefähr eigentlich nur 15 Minuten und das ist ein ziemlich dichter Vortrag. Das heißt, es gibt natürlich im Anschluss die Möglichkeit von Nachfragen, Einwänden, Kritik und Ergänzungen. Zu den Grenzen der Lesbarkeit. In Deutschland spielte Butler meiner Beobachtung nach in einer breiteren Öffentlichkeit abseits der Linken und der Gender Studies kaum eine Rolle. Das hat sich allerdings im September 2012 geändert, als ihr von der Stadt Frankfurt der sogenannte Adorno-Preis verliehen worden ist. Und seit der Debatte um die Verleihung dieses Preises ist Butler nicht mehr bloß die Feministin der einschlägig politisch Engagierten, sondern ich würde sagen, die in der öffentlichen Wahrnehmung hat die Antizionistin die Feministin verdrängt. Also ich habe vergangenes Jahr in Düsseldorf über Butler gesprochen und da wurde Kritik aus den Reihen der Betreiber des ursprünglich geplanten Veranstaltungsortes, das war ein linkes Zentrum, laut. Nicht, weil ich die Feministin Butler angreifen würde, sollte die Veranstaltung dort nicht stattfinden, sondern weil es ein Skandal war, sich in jeglicher Weise kritisch zur jüdischen Friedensaktivistin zu äußern, die, so hieß es weiter in einer E-Mail, einen Preis für Engagement für die Rechte der Palästinenser erhalten hätte. Und eine solche Aktivistin habe man nicht zu kritisieren und wir mussten mit diesem Vortrag dann auch an die Universität ausweichen. Die E-Mail des linken Zentrums, die auf den Adorno-Preis so treffend Bezug genommen hat, hätte ich gerne an das Preiskomitee weitergeleitet. Also, und wenn man sich außerdem also die jüngsten Veröffentlichungen von Butler selber ansieht, dann wird der Eindruck, dass sie von feministischer Kritik zum Friedensaktivismus gewechselt hat, noch stärker. Also das eine ist sozusagen die Wahrnehmung von außen, wie wird sie hier diskutiert, und das andere ist, was sie selber schreibt und produziert. Ihr jüngstes Buch heißt Parting Ways, zu Deutsch Am Scheideweg, Judentum und die Kritik am Zionismus. Und es geht hier darin, also in diesem Buch primär darum, den Vorwurf des Antisemitismus zurückzuweisen, wobei man sich, also zumindest ging es mir so, staunend die Augen reibt, wenn man dieses Buch liest und dann vergleicht, womit sie einst in der radikalen Linken rezipiert worden ist. Also Butler, die man einmal mit der Dekonstruktion universeller Aussagen verbunden hat, möchte in diesem Buch im Namen fundamentaler demokratischer Werte sprechen. Hat sie früher das politische Subjekt Frau, das gleiche Rechte einfordern könnte, nach allen Regeln der Kunst zerlegt, also das ist der Auftakt von Gender Trouble, geht es ihr jetzt um, Zitat, die Grundsätze der Gleichheit und Gerechtigkeit. Wobei ich mich so frage, oder mich neulich mal gefragt habe, als ich diesen Vortrag gehalten habe, ob Gender Trouble überhaupt noch gelesen wird. Darf ich euch fragen, wer kennt denn das? Okay, alles klar, dann doch noch. Also für die, die es nicht wissen, am Anfang des Buches fängt Butler an, darüber nachzudenken und zu sagen, dass die Frauenbewegung kein einheitliches Subjekt hat, das gleich handeln und dann auch gerecht behandelt werden könnte. Und das ist, wie gesagt, der Auftakt und das hat bereits damals zu großen Debatten in den Resten der Frauenbewegung geführt. Also haben wir noch eine politische Praxis, wenn wir kein einheitliches Subjekt haben? Also vor diesem Hintergrund ist es sehr eigenartig, wenn jemand wie Butler dann sagt, es geht um fundamentale demokratische Werte und die Grundsätze von Gleichheit und Gerechtigkeit. Also was ich sagen will, Butlers politische, vor allem antizionistische Positionen und Äußerungen haben in den letzten Jahren begonnen, das zu verdecken, womit sie einst berühmt geworden ist. Und unter diesen Bedingungen ist es eigentlich fast unmöglich geworden, über Butler als Feministin zu sprechen. Ich werde dem Problem zunächst ausweichen. Ursprünglich hat es mich nämlich weniger interessiert, wie Butler von der Dekonstruktion auf den Antizionismus gekommen ist, sondern es hat mich mehr interessiert, weshalb der Feminismus auf die Dekonstruktion gekommen ist. Also welche gesellschaftlichen Umstände zum dekonstruktivistischen Ansatz geführt haben und weshalb dieses Buch Gender Trouble von 1991 zum Zentrum feministischer Theoriebildung geworden ist und seitdem meines Erachtens auch nicht abgelöst wurde. Trotzdem ist die erste Frage, die nach dem Zusammenhang von Dekonstruktion und Antizionismus ebenfalls wichtig und ich will sie nicht übergehen und möchte mich kurz zur Debatte um diesen Adorno-Preis äußern. Ich habe dazu was in einem Text geschrieben, der letztes Jahr in der Konkret veröffentlicht worden ist und auch in die Broschüre, in den Reader zu der Veranstaltungsreihe kommen wird und davon werde ich jetzt einiges wiederholen. Die Frage, die mich rund um den Adorno-Preis, also den Preis für das Engagement für die Rechte der Palästinenser, am meisten beschäftigt hat, war, warum kann Butler einen solchen staats- und stadttragenden Preis erhalten, wofür ist er ihr verliehen worden? Und ich fand zunächst deutlich, dass sie den Preis nicht als feministische Theoretikerin bekommen hat. Die Begründung des verleihenden Komitees enthält kein Wort in diese Richtung, also da wird nur ganz allgemein von sowas wie kulturwissenschaftlichen Leistungen gesprochen. Zweitens hat sich explizit keiner oder keine der Kritikerinnen auf ihre feministischen Bücher bezogen und drittens hat Butler selbst den Preis auch nicht als Feministin entgegengenommen, das kann man an ihrer Dankesrede sehen. Sie wurde preiswürdig, das ist meine These, weil sie eine ehemals prononcierte parteiliche Position zu einer allgemeinen Ethik ausgebaut hat, weil sie, Ironie der Weiblichkeit könnte man sagen, scharfe feministische Kritik in bekümmerte, besorgte Moralphilosophie zur Lage der Welt verwandelt hat. Also sie tritt ein, wie sie 2005 geschrieben hat, für gewaltfreie, kooperative, egalitäre internationale Beziehungen und sie schreibt Essays, die sich nur durch elaborierte philosophische Bezüge von der Sprache der Vereinten Nationen unterscheiden. Und Kritik kann man das nicht nennen, wer würde schon gewaltförmige Konkurrenz und ungleiche internationale Beziehungen fordern? Und ich glaube, es ist diese Art von Pseudokritik, diese Wunschzettelethik, für die man dann Preise von deutschen Städten erhält. Zudem besitzt ihr allgemeiner Kommentar zur Lage der Welt, der weder besonders wehtut noch besonders interessant ist, den für eine deutsche Stadt unglaublichen Vorteil, dass Butler ihn damit verbindet, nicht nur die Politik sämtlicher Regierungen Israels seit 1967 als gewalttätig zu kritisieren, sondern weil sie auch mit Vehemenz bei mehreren Gelegenheiten ein Recht auf und einen Ort zur Kritik an Israel und dem Zionismus als solchen einfordert. Also sie unterstützt, das wisst ihr wahrscheinlich, Boycott, Divestment and Sanctions, eine mittlerweile weltweite Kampagne zum Boykott israelischer Warenfirmen, Akademikerinnen und Künstlern, die außerdem versucht, internationale Künstlerinnen unter Druck zu setzen, nicht in Israel aufzutreten. Sie zitiert für ihre Positionen, das ist vor allem der Gegenstand des jüngsten Buches oder des letzten, des Parting Ways. Sie zitiert jüdische Autorinnen, die nicht für ein nationalstaatlich verfasstes, sondern für ein Diaspora-Judentum plädieren. Mit Franz Rosenzweig, Hannah Arendt, Walter Benjamin, Hermann Cohen und so weiter strebt sie nach einer Trennung von Judentum und israelischem Staat, einer Unterscheidung von Antisemitismus und Antizionismus, einer Kritik jüdischer Souveränität als solcher. Dabei finde ich auffällig, und vielleicht komme ich dazu ausführlicher noch zum Schluss, dass sie keine grundsätzlich staatskritische Position einnimmt. Sie stößt sich nicht an der Souveränität, sondern am Jüdischen. Sie sagt Nein zur Nation und Ja zum Staat. Sie scheint zu glauben, dass Souveränität antinational sein kann, ein Staat ohne Volk denkbar wäre, das Recht ohne die unappetitlichen Momente der Nation, sei sie nun eher religiös, politisch oder ethnisch konnotiert. Also in Deutschland, finde ich, ist diese Hoffnung auch weit verbreitet und die heißt Verfassungspatriotismus. Jedenfalls scheint Butler zu glauben, es könne das Recht ohne die Gewalt und ohne blutige Geschichte geben, was er von Michael Rumlick die kritisch gemeinte Bezeichnung schöne Seele eingebracht hat. Gleichzeitig vermittelt Butler den Eindruck, sie glaube an ihre eigene Souveränität den Diskurs bestimmen zu können. In einem Artikel für die Zeit hat sie anlässlich dieser massiven Kritik an der Adorno-Preisverleihung geschrieben: Auf der einen Seite glauben Juden, die Israel kritisieren, womöglich, dass sie keine Juden mehr sein können, wenn Israel für das Judentum steht. Auf der anderen Seite setzen auch jene, die jeden Israel-Kritiker niederzuringen versuchen, Judentum und Israel gleich, was zu dem Schluss führt, dass der Kritiker antisemitisch oder falls jüdisch voller Selbsthass sein muss. Also, da ist ja was nicht unrichtig dran, es sind ja jüdische Identität und israelische Staat eng verknüpft. Nun fügt Butler aber hinzu: Mein wissenschaftliches und öffentliches Bestreben ist es immer gewesen, diese Fessel abzustreifen. Also sie glaubt offenbar, dass ihr wissenschaftliches und öffentliches Streben vorausgesetzt, grundsätzlich die Möglichkeit bestünde, eine solche Debatte noch dazu in der deutschen Öffentlichkeit zu führen. Sie schreibt für eine deutsche Zeitung, die Zeit, als wüsste sie nicht, was das deutsche Publikum lesen will, wenn es eine Aufforderung zum Fesseln abstreifen in Sachen Israel-Kritik liest. Also sie schreibt, als hätte sie keine Ahnung davon oder als will sie keine haben, dass die, was sie sich wünscht, die Bedingungen eines vernünftigen Austausches in der deutschen Öffentlichkeit nicht oder auch sonst in kaum einer gegeben sind, als müsste man nun mal in Ruhe reden, um israelisch-palästinensischen Konflikt und jüdische Identitätsprobleme zu lösen, als gäbe es keine Gründe für die Hartnäckigkeit, die Unlösbarkeit, keinen permanent neu gesellschaftlich produzierten Antisemitismus, nichts, was nicht in Reichweite und potenziell Reichweite von potenziellen Handlungen von Butler selbst liegen würde. Nichts außer die Kritiker der Israel-Kritik, denn es sind nämlich sie, die den vernünftigen Austausch sabotieren. Man bekommt also den Eindruck, dass Butler, und ich glaube, warum, weil sie sich als politisches Subjekt sehen und halten möchte, dass Butler das Problem bei den Kritikerinnen des Antisemitismus und nicht bei deren Gegenstand sieht. Soweit dazu. Im Vorfeld und im Nachklapp zu der Preisverleihung hat sich dann eine öffentliche Debatte abgespielt, die die Gruppe Morgenthau aus Frankfurt meines Erachtens sehr zutreffend ein diskursives Elend genannt hat. Denn Gott und die Welt, die vor allem haben sich daran beteiligt, entweder als Mission zur Rettung der Würde von Stadt und Preis oder als Adorno-Rettungsmission oder um zu verkünden, dass man von der Lesbe Butler ja nichts Besseres erwarten könne. Also es gab solche Artikel tatsächlich, wie zum Beispiel in der Welt. Da verschlägt es mir gleich die Sprache. Also, in der Welt gab es einen Artikel, der fand, dass aus einem derart genderkritischen Zeug absurd ein Angriff auf die Familie ja wirklich nur Terrorismus entstehen könne. Die Überschrift dieses Artikels, dessen Autor fand, dass Adorno, bekanntlich auch so ein antizionistischer Linker, und Butler ohnehin gut zusammenpassen, lautete: Butler ist so borniert wie Ulrike Meinhof. Dann gab es auf der anderen Seite beispielsweise diejenigen, denen es um die Ehrenrettung des Adorno-Preises ging, als wäre so eine Preisverleihung an andere, würdigere Preisträger eine gut zu heißende Angelegenheit. Ob nun die Reputation des Preises oder gleich die von Adorno selbst leidet und Adorno sich im Grabe umdrehen würde, sollte meiner Ansicht nach nicht der Kern der Kritik sein, die sich durch solche abgedroschenen Metaphern nur lächerlich macht. An einem Preis für intellektuelle Leistungen, nach wem auch immer er benannt ist, der von einer deutschen Stadt verliehen wird, gibt es ohnehin nichts zu retten. Und eine Ehrenrettung Adornos unternimmt man meiner Ansicht nach wesentlich zutreffender, wenn man auf die Rekuperations- oder Integrationsfähigkeiten der deutschen Öffentlichkeit reflektiert, die aus Adorno so gut wie aus Marx schon längst einen unserer Besten in der gleichnamigen Show des ZDF gemacht hat. Also alle, die Adornos guten Namen wegen Butler in Gefahr sehen, leiden an einer ganz speziellen Spielart der Realitätsverzerrung. Die Amerikanerin Butler, nicht etwa Deutschland samt seiner preisvergebenden Institutionen, machen uns den Adorno kaputt. In einer Einführung einer Gegenveranstaltung zur Preisverleihung in Frankfurt, organisiert von der Initiative Adorno gegen seine Preisträgerinnen verteidigt, wurde ein regelrechter Popanz aufgeblasen, aber einer, der das Fürchten lernen soll. Der Referent, der zu dieser Gegenveranstaltung die einleitenden Worte gesprochen hat, zeichnete das Bild eines mächtigen, ich zitiere, akademischen Großtheories dar, einer ausgebufften Rhetorikprofessorin, eines Stars des Global Campus. Der Star, und ab hier hat der Referent dann auch aufgehört, den Namen von Butler zu gebrauchen, der Star, der als intellektuelle und theoretische Großmacht und hegemonial auftritt, als Diskursmacht steht trotz abstrakter Ablehnung von Gewalt mit der Staatsmacht im Bunde, dem Leviathan. Also das kann man noch alles nachhören. Und er sagte außerdem, das ist eine einschüchternde Theoriebildung, das ist ein einschüchterndes Auftreten eines Stars des Global Campus und der sogenannten globalen Linken. Also ich finde nichts gegen die Kritik der globalen Linken, ganz im Gegenteil, aber die Verzerrungen sind schon vielsagend. Während die mächtige Staatsmacht ausgebucht, die, dann hat er noch gesagt, die unfehlbare Päpstin, die immer recht hat, nebenan geehrt wird, sind wir, die unberühmte lokale Theoriefraktion, offensichtlich nicht in der Lage, jemanden einzuschüchtern und bekommen auch keine Preise. Butler, die Hegemonialmacht, die Päpstin, kriegt alles, wir nur die Gegenveranstaltung. Also ich erzähle das nicht, weil ich das... weil ich jetzt anfangen möchte, diese Fantasien zu deuten, wobei ich glaube, dass das für ein Sprechen über das Geschlechterverhältnis garantiert sehr ergiebig wäre, sondern weil ich verdeutlichen will, wie groß das Spektrum der Pros und Kontras zu dieser Preisverleihung war, also geradezu eine Art Feuerwerk der Assoziationen und wie sehr sich Butler als Projektionsfläche eignet. Ich glaube, wenn man da ein bisschen mehr Zeit investieren will, würde sich Deutschland vom Mainstream bis zur Adorno-affinen Linken, zu der ich übrigens selber auch rechne, gut abbilden lassen und es wäre sehr interessant, wer womit welche Fantasien verknüpft. Aber ich will das hier nicht tun, das wäre ein neuer, ein anderer Vortrag und ich will auch jetzt, wie angekündigt, Leben und Streben von Butler als Person von der Wiege bis zum jüngsten Buch verlassen. Ich komme da später nochmal drauf zurück und über die These sprechen, die mit ihrem Namen verknüpft ist, selbst wenn sie sich selber nicht mehr vertritt. Meiner Ansicht nach steht Butler für den jüngsten und bisher nicht abgelösten Versuch, das Schicksal des und den Zwang zum Geschlecht, und zwar zum weiblichen Geschlecht, zu überwinden. Die Rechtfertigung der Ungerechtigkeit, der Platzanweiser, die Legitimation der Zumutung, der Verweis auf Natur sollte angegriffen werden. Butlers These lautet, dass Natur nicht bedeutet, dass Frau sich abfinden muss. Natur ist gemacht und kann verändert werden, das Geschlecht ist konstruiert, die Autorität der biologischen Tatsache nur Schein. Mit dieser Autorität fällt auch die Einheit dessen, was durch Natur hervorgebracht, legitimiert und ihr entgegengesetzt ist, die Einheit des Subjekts. Das Subjekt ist am absteigenden Ast und für Butler ist das gut so, denn seine Konstitution geschah immer auf Grundlage des Ausschlusses von Frauen, die von seiner strahlenden Selbstherrlichkeit nur die Selbstdisziplin abbekommen haben. Butler findet, und das ist das, was mich beschäftigt hat, wie ist die Relation von Poststrukturalismus und feministischem Impuls. Sie findet im Poststrukturalismus ein ohnehin schon brüchiges Subjekt vor, sie knüpft daran an und sie nutzt diese Brüchigkeit für einen Angriff auf die Natur der Frau, den geschlechtlichen Platzanweiser. Also das ist die Kurzfassung meiner These zum Verhältnis von Feminismus und Poststrukturalismus und was ich damit meine, möchte ich länger ausführen. Deswegen mache ich hier einen Ausflug zur Geschichte des Subjekts, das vielleicht für das grundsätzliche Anliegen der Reihe Was ist der Poststrukturalismus und wie kritisiert man den, auch interessant sein könnte. Die Entdeckung des Subjekts im 18. Jahrhundert war gleichzeitig die der Freiheit des Menschen. Der aufklärerische Geist, richtet sich beherrschend auf Natur, findet mit Kant in der Natur jenes Gesetz vor, das sein Denken bestimmt und erst zu denken macht. Damit wird das revolutionäre neue Verhältnis des Bürgers zur Welt und zu sich selbst ausgesprochen. Das bürgerliche Subjekt erfährt sich durch seine individuelle Besonderheit hindurch als Repräsentant des Allgemeinen. Als radikal neue Qualität hatte Hegel dieses Neue gefeiert als Sonnenaufgang. Der Mensch stellt sich auf den Kopf, auf den Gedanken, gegen den Glauben an Autorität ist die Herrschaft des Subjekts durch sich selbst gesetzt worden und die Naturgesetze wurden als das einzig Verbindende des Äußerlichen mit Äußerlichem anerkannt. Die Herrschaft des Subjekts über sich selbst, also das bedeutet die Konstituierung des Subjekts überhaupt, heißt, dass alle Autorität nur durch das Denken gelten kann, das Denken sich also selbst bestimmt. Diese Selbstbestimmung meint nicht nur Selbstdisziplin, also auch, aber nicht nur, sondern sie meint auch Freiheit im emphatischen Sinne. der Gedanke schafft sich selbst, der Mensch schafft sich selbst, beinhaltet das berühmte Freiheitsversprechen der bürgerlichen Gesellschaft. Keine Herkunft, kein Anfang, keine Tradition, nur aktive Selbsttätigkeit des Geistes. Bekanntlich ist das ein Versprechen, das nicht eingelöst wurde. Die vernünftige, gute, freie Subjektivität kennt Voraussetzungen, die sie vergessen machen muss, um sich erhalten zu können. Sie tat das von Beginn an auf Kosten der Frauen, die zwar ebenfalls vom aufklärerischen Programm des Selberdenkens erfasst worden sind, denen aber unter der Drohung gesellschaftlicher Ächtung untersagt war, vom vernünftigen Resonieren zum gesellschaftlichen Handeln voranzustreiten. Ihre Vernunft war in Kants Worten schön, das heißt passiv. Sie schafft und erhält sich nicht selbst, weswegen sie nicht vom Geist bestimmt war, sondern von dem, was die bürgerliche Gesellschaft immer ins Feld führt, wenn sie von ihrem Werden nichts wissen will, von Natur. Der bürgerliche Mann hingegen, beziehungsweise man kann sagen, wer Subjekt wurde, war Mann, nimmt nach Jahrhunderten der Knechtschaft sein Schicksal in die eigene Hand, bestimmt sich selbst, erfährt sich als Handelnd im Zentrum des Geschehens. 100 Jahre später, am Ende des 19. Jahrhunderts, ist genau dieses Gefühl der Bürger im Schwinden begriffen. Mit dem Aufkommen des Imperialismus, des Zeitalters der großen Kartelle, verschwindet die Macht des einstigen bürgerlichen Einzelunternehmers in dem Maße, in dem die Größe und die Macht des Staates wächst. Der einstige Herr seiner selbst fühlt sich durch die Dialektik der Aufklärung hindurchgegangen, plötzlich ausgeliefert. Nietzsche diagnostizierte das Ende der bürgerlichen Utopie oder der Moral, das Auseinandertreten von Sein und Sollen und die Verwandlung der Menschen von Individuen in lebendige Maschinen in eine Herde. Max Weber beschrieb die Bürokratisierung der kapitalistischen Ökonomie und die Welt als eine von restlos berechenbaren Tatsachen und Kausalrelationen, in der das gesellschaftliche Verhältnis nicht vernünftig vermittelt wird, sondern auf Machtkampf basiert. Ihren Höhepunkt erfährt also dieser Eindruck der Herde, des Maschinenwesens, des Ausgeliefertseins auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs. Das ist jetzt noch sehr weit vom historischen Ort des Poststrukturalismus entfernt, aber ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass, wenn man einen Blick darauf wirft, an wem sich die poststrukturalistische Theorie ihrerseits abarbeitet, dass man da die Namen jener Zeit entdeckt, die Foucault die Krise der Repräsentation genannt hat. Der Literaturwissenschaftler Peter Bürger beobachtete, die poststrukturalistische Theoriebühne ist vorwiegend mit klassischen Modernisten besetzt. Flaubert, Proust, Bataille, Baron-Lombard, Nietzsche, Heidegger, Mallarmé und Artaud bei Derrida, Nietzsche, Magritte und Bataille bei Foucault und so weiter. Also klassische Modernisten, das meint hier Protagonisten einer Zeit, die in ästhetischen Theorien Moderne genannt wird, also von der Jahrhundertwende bis zum ersten Viertel des 20. Jahrhunderts. Das heißt, der Poststrukturalismus geht aus von einer Reflexion auf die Handlungsunfähigkeit und Ohnmacht des Subjekts, sein Ausgeliefertsein. Er geht aus, wie Peter Bürger gezeigt hat, von der Verarbeitung der Erfahrung des Ersten Weltkriegs, in dem erstmals in der Geschichte Krieg total geworden ist, alle Produktionsmittel darauf hingerichtet wurden, massenhaft zu töten. Ich denke, man muss sich da ins Gedächtnis rufen, wie sehr nach dem Schock des Ersten Weltkriegs, bei Karl Kraus sind das die letzten Tage der Menschheit, wie sehr nach diesem Schock die Berufung auf das Subjekt der Aufklärung fadenscheinig erscheinen muss. Theoretisch und künstlerisch wird auf diese Erfahrung auch reagiert. In die Zwischenkriegszeit fällt die Uminterpretation von Hegels Philosophie durch Alexandre Kouchev zu einer Philosophie des Todes. In diese Zeit fällt zum Beispiel auch die Gründung der Zeitschrift Annal, Verständigungsorgan einer erfolgreichen neuen Historikerschule, die die traditionelle Konzentration der Geschichtswissenschaft auf Könige und Helden, also auf einzelne Handelnde, ablöste durch die Beobachtung von Entwicklung über lange Zeiträume hinweg, also das einst geschichtsmächtige Subjekt durch überpersönliche Strukturen ersetzt. Ebenfalls in diese Zeit fällt der Surrealismus, der nach den letzten Horden wahrer individueller Freiheit sucht und den Wahnsinn und den Selbstmord findet. Das Subjekt, das sich einst auf den Kopf und seine Gedanken gestellt hat, findet sich zerschmettert am Boden und sucht unter den neuen Bedingungen seine Ohnmacht zu kompensieren. Angehende Faschisten wie Ernst Jünger ziehen aus dem Ersten Weltkrieg den Schluss, diesen Verlust der autonomen Handlungsfähigkeit durch Überbietung zu kompensieren. und durch aktive Selbstopferung ans Kollektiv sich als wieder mächtig zu erfahren. Also ich zähle das nicht auf, um den Kuschew und die Surrealisten Annal und Ernst Jünger in einen Topf zu werfen, ganz und gar nicht, sondern ich zähle es auf, weil es vielleicht deutlich macht, was dieser berühmte Tod des Subjekts heißen könnte. Und Ernst Jünger erwähne ich dabei, weil damit jene Richtung angesprochen ist, die diesen Tod affirmiert, um Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen. Jedenfalls jene Richtung, die sich wenige Jahre später als gesellschaftlich erfolgreich erweisen wird. Das Eigenartige ist jetzt, dass die Zeit des Niedergangs des männlichen Subjekts mit den Erfolgen der ersten Frauenbewegung zusammenfällt. Also der Zulassung der Frauen zu den Universitäten und am Ende des Ersten Weltkriegs der Erringung des Frauenstimmrechts. Es ist, als ob die Ohnmacht des bürgerlichen Subjekts den Frauen eine Tür geöffnet hat und man könnte sagen, dass die Angleichung, die stattgefunden hat, nicht durch einen Gewinn der Frauen entstanden ist, sondern durch einen Verlust der Männer. Tatsächlich sind die beiden Weltkriege von Feministinnen als eine Art Emanzipationsschub von Frauen beschrieben worden, die aufgrund der Kriegssituation plötzlich massenhaft berufstätig wurden oder die Erfahrung gemacht haben, ihre Familien alleine und selbstständig ernähren zu können. Darauf ist von Seiten männlicher Schriftsteller nicht selten mit einer neuen Misogynie, Frauenfeindlichkeit, reagiert worden. Man denke nur an die Auslassungen eines Otto Weiningers über Geschlecht und Charakter. Auch an anderen Schriftstellern kann man sehen, dass der Tod des Subjekts für die Frauen sehr zwiespältige Folgen hatte. Peter Bürger erwähnt in diesem Kontext Maurice Blanchot, einen französischen Schriftsteller, der wie so viele Hegels Negation der Negation mit dem wirklichen Töten in Zusammenhang gebracht hat. Ich zitiere Blanchot. Und doch, wenn ich diese Frau sage, ist in meiner Sprache der wirkliche Tod angekündigt und schon gegenwärtig. Meine Sprache tötet niemanden, das weiß er immerhin noch. Aber wenn diese Frau nicht wirklich sterben könnte, wenn sie nicht in jedem Augenblick ihres Lebens vom Tode bedroht, mit diesem durch eine wesenhafte Verbindung verbunden und vereint wäre, könnte ich nicht jene ideelle Negation vollziehen, jenen aufgeschobenen Mord, der meine Sprache ist. Also was Blanchot hier macht, ist eine Passage aus der Phänomenologie des Geistes zu interpretieren, in der Hegel von der Macht des Negativen, der todbringenden Energie des Denkens gesprochen hat. Die Leistung des erkennenden Denkens besteht im Akt des Trennens. Der Begriff negiert die Sache, die im Begriff aufgehoben wird. Zur Beschreibung dieses Vorgangs hatte Hegel Metaphern der Gewalt verwendet. Aber der Unterschied zu seinen Interpreten in den 1930er Jahren besteht darin, dass er Produktives bezeichnete und nicht von destruktiver Auslöschung gesprochen hat. Man könnte auch sagen, dass Hegel, indem er von der Gewaltförmigkeit der Erkenntnisproduktion sprach, etwas von den nicht vernünftigen Voraussetzungen der Vernunft erfasst hat. In den Vorlesungen über Hegel von Alexandre Kuschew, die er 1933 bis 1939 in Paris gehalten hat und bei denen alles von intellektuellem Rang und Namen versammelt war, also von Merleau-Ponty bis Bataille, in diesen Vorlesungen, die die Hegel-Lesart des 20. Jahrhunderts geprägt haben, wurde aus Hegels Negativität gegenüber der Substanz die Negativität des erkennenden Subjekts. Wenn der Mensch aber wesentlich endlich ist, kann er nur dann völlig seiner selbst bewusst sein, wenn er seines Todes bewusst ist, heißt es bei Kuschew in Anlehnung an Heidegger. Hegel schrieb Negation und Kuschew liest Auslöschung. Hat bei Hegel das vernünftige und dadurch freie Subjekt die Dinge negiert, um sie zu beherrschen, soll das unfreie Subjekt bei Kuschew stets seiner Auslöschung gewahr sein. Blanchot, der die ideelle Negation mit Mord in Verbindung brachte, befand sich damit durchaus in einer Linie der Hegel-Lesart von Kuschew. Die Zeilen von Blanchot, die stammen aus einem Buch von 1947 und ich habe ihn zitiert, weil das Auffällige daran das gewählte Beispiel ist. Es ist eine Frau, die Blanchot bezeichnet, deren Toter als Folge seiner Sprache antizipiert. Die Frau gibt das Leben, kommentierte Peter Bürger, aber sie gibt auch das Leben des Wortes, das wir Literatur nennen. Dies tut sie aber nur als Tote. Der tiefste Grund der Literatur ist ein Opferritual, in dem die Frau die Geopferte ist. Ich erwähne dieses Beispiel von Blanchot, um darauf aufmerksam zu machen, dass trotz der rechtlichen Verbesserung der Situation der Frauen, also Universität, Frauenstimmrecht, Bildung und so weiter, trotz dieser Verbesserung oder vielleicht sogar wegen ihr, das angesichts seiner Ohnmacht wild um sich schlagende männliche Subjekt nicht darauf verzichten konnte, erneute Handlungsfähigkeit an der Weiblichkeit zu begründen. Der Aufruf zur aktiven Unterwerfung, zur Selbstopferung, zum Leben als Vorlauf zum Tode, wie dann Heidegger ihn verkündet hat, ich habe gehört, da hattet ihr schon viel darüber gehört die Woche, also dieser Aufruf zur aktiven Unterwerfung, der lässt auch das Geschlechterverhältnis nicht unberührt. Auf die Integration in den Menschenapparat Staat, die verwaltete Welt, folgte Heideggers Appell zum Selbstopfer. Als frei und handlungsfähig beweist sich, wer bereit ist, für Volk und Vaterland in den Tod zu gehen, aufzugehen in der eigenen Rasse, zu leben qua Rassenzugehörigkeit. Dieser Ausweg, Zurückgewinnung der Handlungsfähigkeit, die Verleugnung des Subjekts, um es zu ermächtigen, ist nur von einer Seite betrachtet ein Verschwinden, ein Tod. Also diese Wendung vom Tod des Subjekts, die trifft schon was, aber da fehlt die andere Seite. Weil der Tod des Subjekts gleichzeitig seine Wiederauferstehung in neuem Gewand ist. Ohnmachtsgefühle sind die Kehrseite von Omnipotenzfantasien, hat Robert Bösch in einem Aufsatz über Lacan geschrieben. Und dieser Wunsch, das Subjekt mächtig sein zu lassen, dieses jetzt erst recht im Stadium seines Niedergangs, das hat natürlich auch mit einer anderen Niederlage zu tun. Nachdem im Ersten Weltkrieg die Arbeiterklassen aller Länder bis auf eines nicht sozialistische Revolution gemacht haben, sondern Vaterlandsverteidigung, lag diese Option nicht mehr auf der Hand, beziehungsweise wandten sich all jene, die diese Option fürchteten, der Subjektrettung in Gestalt seiner Erweiterung zum schließlich rassisch begriffenen Kollektiv zu. Ich mache diesen historischen Ausflug, weil es mich interessiert, woher der Poststrukturalismus kommt und weil ich deutlich machen will, dass die Poststrukturalisten, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben haben, beim besten Willen kein aufklärerisches Subjekt mehr vorfinden konnten, sondern es ganz im Gegenteil mit einem zu tun hatten, das die Resultate von Faschismus und Nationalsozialismus verinnerlicht hat. Man kann es an Foucault sehen, der im ersten Band von Sexualität und Wahrheit in Der Wille zum Wissen Folgendes über sein Material schreibt. Die Analyse der Vererbung, sagt Foucault, rückt den Sex in die Position einer biologischen Verantwortlichkeit für das Menschengeschlecht. Der Sex konnte nicht nur von spezifischen Krankheiten befallen werden, sondern er konnte auch, wenn man ihn nicht kontrollierte, Krankheiten übertragen oder für die künftigen Generationen erzeugen. Er schien somit am Ursprung eines pathologischen Kapitals für die Gattung zu stehen. Also Foucault hat ja nicht über Sexualität als so eine Art Geschichte sexueller Verhaltensweisen geschrieben, das macht er ganz am Anfang des Buches deutlich, sondern er hat über etwas geschrieben, was er den Komplex Perversion, Vererbung, Entartung nennt. Er schreibt also über eine enorme Ausweitung des Sexuellen. Er reagierte damit, hat Justin Mandel mal kommentiert, auf eine historische Situation, in der offen libidinöse Bindungen auch dort zu finden sind, wo sie dem engen Begriff nach nichts zu suchen haben. In der Liebe zu Volk, Führer und Vaterland, genauso wie in der Werbung für Zigaretten und Autos. So kommt Foucault auf die naheliegende Idee, dass der Sex nicht nur etwas ist, das von der Macht unterdrückt wird, sondern sie seinerseits hervorbringt. Die Macht wird produktiv und weitet sich aus. Und ich würde sagen, an dieser Stelle entsteht der Körper als politisches Feld, als Produkt des Faschismus. Foucault sieht sich demnach einem Subjekt gegenüber, das nicht mehr auf dem Kopf steht, sondern nachdem es sich geweigert hat, sich auf die Füße zu stellen, das Programm verkündet, sich seinen Schädel blutig schlagen zu lassen, um die Kopfschmerzen zu vertreiben und anschließend diese Tätigkeit in Eigenregie als lustvolle übernimmt. Hatte sich zu Beginn seiner Herrschaft das Subjekt als selbstreflexives bestimmt, als Ich im individuierenden Allgemeinen, wird hier, in den Worten von Monday, das Körper-Ich als Allgemeines gesetzt. Dabei wird nicht nur das Private politisch, sondern auch umgekehrt die Politik privat. Und so erklärt sich vielleicht die aus liberaler Perspektive erhobene Forderung nach Anerkennung sexueller, kultureller und sonstiger Differenzen. Es gibt jetzt zwar bei Foucault eine relativ deutliche Aussage darüber, was sein Material ist, aber andererseits verlängert er seine Ergebnisse historisch nach hinten. Also aus der Kritik des Subjekts, das den Willen zum Wissen hat und damit dann streng genommen kein Subjekt mehr ist, erfolgt bei Foucault die Annahme, dass es dieses Subjekt nie gegeben hat. Es ist bei ihm nicht geschichtlich entstanden, sondern war immer schon da. also was er vorfindet, war seiner Ansicht nach immer schon da. Bei Foucault beginnt die Bevölkerungspolitik im 18. Jahrhundert, da war die Aufklärung bereits Rassenhygiene. Hervorgebracht ist dieses immer schon tote Subjekt bei Foucault nicht durch einen geschichtlichen Prozess, sondern es ist ein Effekt, wie er sagt, eine Wirkung ohne Ursache. Dieses tote Subjekt ist nicht sonderlich sympathisch, wie man sich vorstellen kann, und so ist es kein Wunder, dass Foucault versuchte, es so zu fassen, wie er geschrieben hat, dass sein Verschwinden denkbar wird. Also meiner Ansicht nach ist Foucaults Projekt kritisch motiviert. Er wollte das nicht, was er diagnostizierte. Dass sein Ausweg keiner war, ist dann eine zweite Geschichte. Für die feministische Theorie ist das ein vielversprechender Anknüpfungspunkt. Von Foucaults Verflüssigung der postfaschistischen sexuellen Natur des Subjekts aus, sieht es so aus, als ob damit die Rede von der weiblichen Natur ebenfalls zurückgewiesen werden kann. Also bevor ich dazu komme, will ich noch was über einen möglichen zweiten Anknüpfungspunkt sagen, der den Poststrukturalismus für den Feminismus möglicherweise interessant macht. Und der hat, glaube ich, was mit der Form des Schreibens der poststrukturalistischen Autoren zu tun. Ja. Also die poststrukturalistischen Autoren, ja. Die schreiben ja sehr spielerisch, sehr wortassoziativ, sehr literarisch. Also sie weisen so deduktiv-logisches Vorgehen zurück. Und das kommt feministischen Positionen natürlich entgegen, die damit kämpfen, dass Frauen in den Allgemeinbegriffen der klassischen Philosophie nicht nur als Personen nicht vorkommen, sondern dass diese Allgemeinbegriffe auf Kosten der Frauen konstituiert werden. Der Philosophie gegenüber konstatierte hingegen Foucault einen Zusammenbruch philosophischer Subjektivität, der er sich bemüht, als Autor dann auch Rechnung zu tragen. Also wenn man das liest, ne, dann ist das eine ganz andere Art von Schreiben. Also er versucht, seine Gedanken nicht zu exponieren, sondern sich sozusagen an sie heranzuschreiben, sie zu umschreiben, sie im Text entstehen zu lassen. Und wenn man das mal kontrastiert, also was zum Beispiel Adorno im Jargon der Eigentlichkeit über das bedeutungsschwangere Dröhnen von Heidegger und Co. gesagt hat, also dass da allein der Tonfall schon anzeigt, dass ein Gesagtes aus der Tiefe des Subjekts komme, dass sich die eigentlichen Gebärden als Rede der ganze Mensch in der Pose existenziellen Ernstes und so weiter, wenn man das kontrastiert mit dieser Art und Weise, dass Foucault versucht eigentlich hinter sein, also genau sowas nicht zu machen, dann sieht man, dass es er versucht, da so eine Art kritische Absetzbewegung als Autor hinter seinen Text zurückzutreten. Und dieses Zurücktreten, dieses eher literarische Schreiben, das sieht jetzt dann zwar recht vielversprechend aus, aber das ist dann doch nicht als feministischer Pluspunkt per se zu verbuchen, wie man am Beispiel von Blanchot sehen kann. Man kann vielleicht sogar sagen, dass die schreibende Selbstauflösung des Autorensubjekts, sein aktives sich bewusstlos machen, eine drastische Reform der Misogynie mit sich bringt, als sie im Tonfall der Galanterie des 18. Jahrhunderts mitschwingt. Plötzlich ist nichts mehr romantisch, sondern es wird von der toten Frau gesprochen. Man kann auch rein empirisch feststellen, dass von der Relativierung des Autorensubjekts noch keine direkte Linie zur Thematisierung des Geschlechterverhältnisses geht. Also Foucault verfasst ein ganzes Buch über Sexualität und sagt nichts über das Geschlechterverhältnis. Und dann kann man ja auch einfach an die Unis gucken, wo die Foucault, Derrida, Lacan, Exegeten sich auch nicht durch einen besonders hohen Frauenanteil auszeichnen würden. Also die neue Form des Schreibens bietet nicht notwendig Raum für die weibliche Erfahrung. Also gehe ich zurück zum ersten Anknüpfungspunkt, dem Versprechen auf Freiheit vom Naturzwang. Hat sich die Verteidigung der gesellschaftlichen, emotionalen und sexuellen Unterordnung von Frauen seit Anbeginn der bürgerlichen Gesellschaft auf Natur berufen, musste jeder politische Kampf um Rechte und Gleichheit entweder versuchen zu beweisen, dass auch die weibliche Natur Vernunftfähigkeit nicht ausschließt oder diese Natur im Bauschen Bogen zurückweisen. Als Höhepunkt dieser Zurückweisung durch den Feminismus gilt bis dato das Werk von Judith Butler. Butler schreibt, oder schrieb, muss man sagen, mit dem Ziel, anhand von allem, was von der Norm Heterosexualität abweicht, diese Norm als hergestellte, als gesellschaftliche Konvention zu erschüttern. Sie geht von einem Resultat einer geschichtlichen Bewegung aus, nach der nicht nur Frauen von Geschlecht bestimmt sind, sondern auch Männer. Weshalb könnte man spekulieren, sich auch Männer für so etwas wie sexuelle Befreiung zu interessieren begonnen haben? Also Butler knüpft jetzt an Foucault an. Und sie tut das, sie knüpft an die Foucaults Kritik der sogenannten Repressionshypothese an, die Foucault gegen die Prediger sexueller Befreiung in den 1960ern gegen Wilhelm Reich und Marcuse entwickelt hat. Sie schreibt über Foucault. Die genealogische Kritik lehnt es ab, nach den Ursprüngen der Geschlechtsidentität wo ein Ich vorhanden ist, sagt sie, das sich äußert und spricht und damit eine Wirkung im Diskurs erzielt, da ist zuerst ein Diskurs, der dem Ich vorhergeht und es ermöglicht und in der Sprache die zwingende Stoßrichtung seines Willens bildet. Also, dass die Gesellschaft oder der Diskurs, heißt es ja bei Butler, kritisch-analytisch Vorrang vor dem Einzelnen hat, dem Einzelnen vorhergeht und je nach Einzelnes erst ermöglicht, ist eine Grundeinsicht der Kritik an der idealistischen Philosophie seit Marx. Was Butler von Marx unterscheidet, um es ganz grob zu sagen, sind die Elemente ihrer Analyse, die Form ihrer Herstellung und damit ihr Verhältnis zueinander. Also Diskurs statt Gesellschaft, Sprache als Medium der Reproduktion von Gesellschaft, die einzelnen Ich und vor allem Matrix als Verhältnis statt Verhältnis. Sie denkt, das Verhältnis von Einzelnen und Ganzen nicht durcheinander vermittelt, sondern nur in den deskriptiv-funktionalen Kategorien Abweichung und Entsprechung Plus und Minus. Während das Ich schon vom Ganzen der Matrix bestimmt ist, ist die Matrix nicht mehr als die Summe der Praxen der einzelnen Ichs. In der Soziologie nennt man so etwas Systemtheorie. Wobei das Ich ist bestimmt nicht richtig ist, denn es ist primär die Instanz der bloßen leeren Wiederholung von Situationspraxen, was es tut, ist mimetisches Nachahmen der Norm, wie sie sagt. Und weil dieser Akt der Zitation kein Resultat hat, außer dem neuen Akt, wie soll man sagen, lagert sich sozusagen nichts ab und es gibt keine Erfahrung, sondern nur die Wiederholung. Das Ich hat so keine Geschichte oder Entwicklung. Oder eine eigene Geschichte aus reiner Gegenwart. Aus der Subjektkritik wird so Apologie, aus dem absolut vom Diskurs determinierten Quazitation, Herr seiner selbst, sogar Herrin ihrer selbst, weil der Verweis auf Natur gebrochen wird, die vermeintlich unausweichlichen Kategorien in Regie genommen, gedehnt und verschoben werden können. Ich glaube, dass der Vorwurf des Verrats an der Aufklärung, der Butler und dem Poststrukturalismus entgegengebracht wird, vollkommen daneben liegt und umgekehrt diejenigen recht haben, denen die Subjekthybris auffällt. Das Versprechen auf ein Subjekt frei von Natur und Körper ist nicht antiaufklärerisch, sondern im Gegenteil eine wahrhafte Fortsetzung des Idealismus, der Selbstbestimmung frei von Herkunft und Tradition. Der Preis für diese Aufklärung des Postfaschismus, die alles vorgängig in den Diskurs reinholt, ist ziemlich hoch und fällt Butler meines Erachtens politisch auf die Füße. Wenn alles auf derselben Ebene, Abweichung und Entsprechung stattfindet, kann man nicht mehr gesellschaftliche Imagination und reale Individuen unterscheiden, imaginierte Weiblichkeit und tatsächliche Frauen. Man kann dann leicht anfangen zu glauben, dass etwa feministische Sprachnormen bereits eine substanzielle Veränderung der Sache, über die gesprochen wird, bedeuten. Gegen die Sichtbarmachung von Frauen, Lesben, Transpersonen und anderen in der Sprache habe ich nichts einzuwenden, natürlich nicht. Aber man sollte die Veränderung der Repräsentation nicht für die Veränderung der Sache selbst, die repräsentiert wird, halten. Wenn ich das aber in meiner Politik nicht unterscheide, dann kann ich maximal so etwas wie einen radikal-feministischen Zwischenraum erreichen, aber ich habe vergessen, was das Bessere wäre, eine Überwindung der Notwendigkeit, dauernd um den radikal-feministischen Zwischenraum kämpfen zu müssen. Butler lädt auf gewisse Weise dazu ein, die Macht der heterosexuellen Matrix für so absolut zu halten, dass die psychische Realität davon nicht abweicht, der Effekt auch wirklich nur eine Spiegelung ist. Sie würde dem sofort widersprechen. Sie würde sagen, es gibt zwar einen Wiederholungszwang, aber er darf nicht total sein, sonst würde sich weder Abweichung erklären, noch hätte man etwas gewonnen gegenüber der Biologie. Sie sagt, nur wenn in den Konstruktionsmechanismen der Geschlechtsidentität zugleich die Kontingenz dieser Konstruktion impliziert ist, ist der Gedanke der Konstruiertheit per se nützlich für das politische Projekt, den Horizont möglicher Konfigurationen der Geschlechtsidentität zu erweitern. Sie sagt Kontingent, statt das Wort zu gebrauchen, das ansonsten die Grenze des Verallgemeinern benennt, nämlich Gewalt. Würde sie Gewalt sagen, würde der Satz nicht in politischem Optimismus münden können. Zum einen wird die heterosexuelle Matrix herbeizitiert, also wir tun das selber. Zum anderen kann sie nur verschoben, nicht verlassen werden. Weil sich Butler, denke ich, dieses Verlassen nur als individuellen Akt vorstellen kann. Nichts von all dem, heißt es im Body State Matter, ist so gemeint, dass Identität geleugnet, überwunden, ausgelöscht werden soll, denn niemand kann der Forderung überwinde dich selbst ganz entsprechen. Obwohl bei Butler die permanente performative Situation das Geschlecht in jedem Moment herstellt, kann es kein Jenseits des Zitats geben, ist die Hoffnung generierende Kontingenz gleichzeitig allmächtige Gewalt. Absolute Freiheit zur Entwerfung des eigenen Selbst und absolute Unterwerfung unter die Formen, in denen das vonstatten geht, fallen hier zusammen. Ich glaube, dass das, um zum zweiten Teil des Vortragstitels zu kommen, die uneigentliche Erfahrung, dass das exakt die Wahrnehmung von Frauen widerspiegelt. Freiheit zum Geschlecht, aber keine Freiheit vom Geschlecht. Keine Frau fühlt sich unterdrückt, grundsätzlich gehindert in dem, was sie tun will. Gut, die Mütter mussten eine Frauenbewegung machen, damit die Beschränkungen der weiblichen Welt der Großmütter aufgehoben wurde. Aber wir mit Selbstbestimmung über die eigenen Körper und Bundeskanzlerin als sichtbaren Fortschritt. Justin Mandel hatte einmal ausgeführt, dass Butlers Theorie ein einziger großer Nachweis von Veränderbarkeit als solcher ist. Es ist vielleicht kein Wunder, dass dieser Nachweis an die Stelle konkreter Veränderungen tritt. In dem Moment, in dem die Frauenbewegung in den 1990ern im Niedergang begriffen ist und die Rückzugsposition lautet, vergesst nicht, dass es anders sein könnte. Das ist einerseits notwendig, andererseits unbefriedigend, zumal die Flexibilisierung der Geschlechtsidentitäten nach hinten losgehen kann, wenn zum Beispiel Frauen, nun wo sie es doch eigentlich könnten, Mangel an Ehrgeiz und beruflichem Erfolg als persönliches Versagen vorgeworfen werden. Demgegenüber kann man mit Butler natürlich sofort sagen, es gibt aber einen Wiederholungszwang. Andererseits kann man aber auch mit Butler sagen, es gibt so viele Möglichkeiten der Verschiebung des Diskurses. Also dieser Widerspruch, der ihre Texte durchzieht, wäre meiner Ansicht nach nicht als Unentschiedenheit oder gar als Fehler zu betrachten, sondern ich denke, er gibt präzise die Erfahrungen von Frauen wieder. Die Wahlmöglichkeiten zwischen den Identitäten sind bloß die Kehrseite der zementierten Geschlechterdifferenz, die Vervielfältigung der felsenfest verinnerlichten Weiblichkeit. Die feministische Theorie, Kritik, braucht den Nachweis der Konstruktion des Geschlechts, hat ihn immer gebraucht. Aber dieser Nachweis, dass auch der vermeintliche Dreh- und Angelpunkt weiblicher Inferiorität der Referenzpunkt, von dem aus Normales und Abweichendes sich trennen, die Natur des Körpers ihrerseits hergestellt ist, dieser Nachweis folgt einer klassischen feministischen Denk- und Argumentationsbewegung und die geht in Kurzform so, wir Frauen können auch. Dass wir nicht können, ist A, bloß künstlich und nicht natürlich oder B, vielleicht natürlich, dann hat aber dem die Kunst oder das Recht abzuhelfen. Dieser Hinweis ist aber kein Synonym für Kritik oder gar Abschaffung. Butler wollte übrigens nie etwas abschaffen. Sie hat die Hoffnung, dass der Zug der Zeit, die Erosion des strahlenden Subjekts ihr Verbündeter ist. Sie hofft, dass die Erosion zugunsten des Feminismus verläuft oder zumindest für ihn nutzbar ist. Man könnte fast sagen, sie, die Aufklärungskritikerin, glaubt an den Fortschritt oder soziologisch die Modernisierung. Auf eine bestimmte Art, ich habe das erwähnt, ist das berechtigt, aber das tote Subjekt, wenn ich das so pathetisch sagen darf, weht als untotes fort und das ist, Frau braucht ja nur an die eigenen Erfahrungen zu denken, keineswegs ein Vorteil für den Feminismus. Ganz im Gegenteil, es liegt kein Fortschritt im Wandel von der sozialen Rolle der 1970er zur Geschlechtsidentität der 1990er. Umgekehrt zeigt es die kleiner werdende innere Freiheit vom Geschlecht an. Spielen wir nur eine Rolle, Geschlechterrolle? Können wir sie hinter der Bühne abgreifen? Müssen wir jedoch mit unserem Geschlecht identisch sein, gibt es kein Jenseits mehr davon. Warum glaubt Butler, dass die Geschichte, die sie loswerden möchte, und das ist ja berechtigt, weg mit der Schädelstätte des Weltgeistes? warum glaubt Butler, dass die Geschichte für sie arbeitet, statt gegen sie? Warum dieser Optimismus? Ich glaube, es ist eine enorme Versuchung für die Verwirklichung der Überwindung des Geschlechts auch in der Realität Gegebenes zu setzen. Irgendeine positive Garantie für die eigene Position auszumachen. Irgendetwas, das über den ablehnenden Impuls hinausgeht. Butlers Sehnsucht nach Macht und Gestaltbarkeit scheint mir in dem Moment, wo sie dann die Bühne der Weltpolitik betritt und aus Feminismus Moral macht, überhand zu gewinnen. In dem Moment verliert sich das an explizit feministischer Parteilichkeit gewonnene Projekt in allgemeinem Blabla, und so wie die Welt verfasst ist, ist moralisches Blabla so gut wie immer ambitionistisches Blabla. Weil sie, und hier schließt sich der Kreis zur Vorrede, dann doch einfach nur für gleiche Rechte ist, also nichts dagegen, aber der poststrukturalistisch motivierte Feminismus war hier schon mal differenzierter, weil sie dann doch nur für gleiche Rechte ist und die Ungleichheit an deren Rückseite nicht kleben sieht, weil sie glaubt, sie kann auf den Staat setzen und die geistige Nation vergessen, weil sie denkt, dass Zugehörigkeit ohne Ausschluss zu haben ist, landet sie bei der Kritik all derjenigen, die anachronistisch offen das eigene Interesse artikulieren und durchsetzen, den USA und Israel. Also wie Antizionismus und Antiamerikanismus in dieser Hinsicht funktionieren, das haben andere als ich viel länger bearbeitet und viel besser erklärt. Ich erwähne das nur, weil ich den Eindruck habe, dass Butler, wie soll man sagen, also vielleicht, ja, weiß nicht, ob das klappt, aber ich versuche es mal, keine gegen ihn Antizionistin ist. Das will sagen, sie baut sich ihre Theorie nicht aus der Motivation heraus, Israel zu kritisieren, sondern sie hängt so sehr an ihren theoretischen Annahmen, dass sie blind gegenüber der Gewalt des Antisemitismus wird, oder dass sie sich blind macht, sagt man vielleicht besser. Zurück zum Geschlecht und zum Abschluss. Ich denke, man muss ein paar Dinge beachten, wenn man Butler und ihre Anhängerinnen kritisieren möchte. Erstens darf man die allergischen Reaktionen nicht vergessen. Die Annahme, dass eine kranke Lesbe, die die Familie angreift, notwendigerweise eine Affinität zum Terrorismus habe und ergo eine für die Hamas, als wäre das ein familienkritisches Projekt, die Kritik an Butler, die die Zurückweisung ihres Antizionismus eher dazu nutzt, die Anmaßung zu attackieren, es könne vielleicht eine Freiheit vom Geschlecht geben. Der Poststrukturalismus hat sich durchgesetzt, nicht der Feminismus. Und das sollte man im Kopf behalten und derartige Allergien nicht mit brauchbarer Poststrukturalismuskritik verwechseln. Zweitens sollte man weder Butler gegenüber, also ihr schon gar nicht, aber auch nicht dem restlichen Poststrukturalismus gegenüber, auf das Versprechen der Aufklärung beharren, als hätte es keine Dialektik derselben gegeben, als könnte man mit ein bisschen gutem Willen zu Kant zurückkehren. Gegen ein solches geschichtsloses Reproduzieren von Souveränitätsfantasien haben Butler und Poststruck tausendmal recht. Und dann, das ist die dritte Anmerkung, sollte man den Poststrukturalismus eher den Verzicht auf die Feststellung von Unwahrheit statt von Wahrheit vorwerfen. Auf Wahrheit zu pochen, wobei, also der Punkt hier ist das Pochen, hat mit Materialismus ungefähr so viel zu tun wie Wissenschaft mit Kritik. Auf mein Beispiel, die feministischen Arbeiten von Butler übertragen, heißt das, statt der Dekonstruktion entgegenzuhalten, dass es aber Natur, Geschlecht oder Leib gibt, sollte Butler für jene Passagen und Implikationen ihres Werkes kritisiert werden, die nicht erlauben zu sagen, dass es das alles nicht geben soll. Meinen Vorschlag zur Durchführung einer solchen Kritik lege ich hier vor. Statt bloß entweder Widersprüche in der Argumentation nachzuweisen oder mangelnde Konsequenz in der Kritik, wäre Butler kritisch für die gegenwärtigen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten des Feminismus zu lesen. Man fragt also, welcher Gesellschaft ist das adäquat? Butlers Texte sind letztlich affirmativ, aber diese Feststellung entbindet einen und einen nicht, nach Erklärungen dafür zu suchen, wieso der Feminismus diese Gestalt angenommen hat. Diejenigen, die bloß die ermüdende Redundanz der Bücher sehen, ihren Positivismus und ihre überbordenden politischen Positionierungen, übersehen, dass Butler mit der Zurückweisung der Natur einen wesentlichen feministischen Impuls artikuliert hatte. Andersrum, das lässt sich auch an Butler zeigen, musste Feminismus der Versuchung widerstehen, ein allgemeingültiges Theoriegebäude zu zimmern und in moralische Betrachtungen der Ungerechtigkeit der Dinge abzugleiten. Von solcher Moral, meistens antizionistisch, gibt es nämlich genug, aber feministische Kritik gibt es viel zu wenig.